Trifft euch weit, dieser Zeit ein Adel immer trifft euch weit. Ein Adel immer trifft euch weit. Mein Adel übertrifft euch weit.